كتاب آداب النوم، كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، باب ما يقوله عند النوم. عن البراء بن عازب رضوان الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أو آوى، يقال أيضا آوى، إلى فراشه نام على شقه الأيمن. إذن أوى إلى الفراش، ماذا فعل؟ نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهذا مرة معنا. وكذلك عن البراء قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل هذا الدعاء، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول، يعني آخر شيء قبل ما تنام اجعل هذا الذي تقوله. إذن اجعلهن هذه الكلمات آخر ما تقول. ماذا تفعل؟ توضأ، اضطجع على الشق الأيمن، ثم قل هذا الدعاء. وهذا أحد الأدعية، أحد الأدعية بارك الله فيكم جزاكم الله خير، التي تقال قبل النوم. في أدعية أخرى طبعا، ولكن هذا أحدها. فالمؤلف هنا عقد بابا في آداب النوم والجلوس والجليس، لأن الإنسان يحتاج في حياته، يحتاج ذلك في حياته. فذكر آداب النوم، والنوم طبعا من آيات الله سبحانه وتعالى، النوم من آياته، وهو دال على قدرته ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يعني هذه آية من آيات الله، أنك تنام بالليل وبالنهار تبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يستريح بعد التعب، والنوم فيه راحة للإنسان. لكن النوم نقص من وجه آخر، ولكن الإنسان ناقص فلذلك ينام، أما الله سبحانه وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وطبعا بارك الله فيكم، حقيقة النوم أنه كالموت، حقيقة النوم أنه كالموت، ولكن ليس الموت كله. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني لما الإنسان ينام كأنه مات، فالله النفس التي يمسكها فهذه النفس خلاص مات، أما التي يرسلها فهذه تعود إلى أجل مسمى. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. أي الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجل مسمى. فمن آداب النوم كما في الحديث هنا أن ينام على الشق الأيمن، أن ينام على الشق الأيمن. وكذلك بارك الله فيكم، إذا أخذ اتجاه القبلة كان أفضل. طبعا بعض الناس ينام على الجانب الأيسر، ولكن الصحيح أنه ينام على الأيمن، ينام على الأيمن، وهذا فيه خير للإنسان. ثم يقول هذا الدعاء العظيم. وهناك دعاء آخر: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طبعا هنا فائدة بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء ذلك، فأعاد البراء الحديث أو الذكر فقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل بنبيك الذي أرسلت ولا تقل برسولك. قال أهل العلم: ذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري والملكي، أما النبي فهو للبشري فقط. فلذلك نبيك الذي أرسلت جمعت بين الشهادة له بالنبوة وكذلك الرسالة وهو أبلغ. وينبغي للإنسان أن يحفظ هذا، أن يحفظ هذا بارك الله فيكم، ويستخدمه. طبعا إذا استخدم ذكر آخر لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بوخ دشلاف زتن ونزوا زتن دشلافنس ليجنس ونزتسنس der Versammlung und des Versammlungsteilnehmers sowie der Träume. Schlafsitten. Warte, schaut mal. Das ist Subhanallah, das ist Stärke der Religion. Eine Religion, und das ist die wahre und die wahrhaftige. Eine Religion, die dir vorschreibt, wie du schläfst. Was sagst du vor dem Schlafen? Was sagst du nach dem Schlafen? Wie schläfst du? Das ist nicht nur dann, wie manche Leute sagen, Religion ist nur Beten und Fasten. Nein, Religion ist für uns unser Leben. Alles, alles kontrolliert unsere Religion im Leben. Das heißt, die Religion kontrolliert alles im Leben. Diese Religion gibt uns für alle Themen, Facetten des Lebens Lösungen. Wenn man aber die Religion versteht, da wird man sehr schön leben und zufrieden sein in diesem Leben. Aber wenn man die Religion nicht versteht oder wenn man die Religion nicht richtig praktiziert, da hat man viele Probleme. Schaut mal, Schlafsitten, Sitzen, Sitzen. Wenn man miteinander sitzt, auch gibt es in der Religion Regeln dafür. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma farratna fil kitabi min shay. Das bedeutet, nichts ist nicht erwähnt in dem Buch. Und deshalb barakallahu fikum, jazakumullah khair. Man sollte nur versuchen zu lernen, man sollte versuchen zu fragen, wie die Sache ist, und da wird man inshallah sehr schönes erfahren. Und zwar Hadith barakallahu fikum bei mir 818. Und zwar der sagte hier, das ist Wiederholung von 14 von 80. Hadith Nummer 80, gucken wir. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und zwar, ich habe ja bei Hadith, ich habe gesagt, nicht gut. Also die Übersetzung war nicht so gut. Abu Umar al-Bara bin Azib sagte, Allahs Gesandte hat gesagt, wenn du dich schlafen legst, dann sprich, oh Allah, dir vertraue ich meine Seele an. Auf dich sammle ich meine Gedanken. Das ist nicht richtig. Und ich überlasse meine Angelegenheiten deiner Obhut. Zu dir nehme ich Zuflucht, aus Liebe zu dir und aus Furcht vor dir. Es gibt keine Zuflucht und keine Rettung außer bei dir. Ich glaube an dein Buch, das du herabgesandt hast, und an deinen Propheten, den du gesandt hast. Und in einer anderen Version, bevor du dich schlafen legst, wasche dich, wie du dich zum Gebet wächst, dann lege dich auf deine rechte Seite und sprich, O Allah, dir vertraue ich meine Seele an, und so weiter. Das heißt, barakallahu fikum, jazakum Allah khairan, das ist ein Bittgebet, was man auf Arabisch lernen sollte. Versuch mal zu lernen. Wenn du auch am Anfang, wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch auf Deutsch sagen, kein Problem. Aber versuch das zu lernen. Und zwar, barakallahu fikum, das gibt es in diesem Lernen. Barakallahu fikum, erstens, auf der rechten Seite. Das bedeutet, du legst dich so auf deiner rechten Seite. Zweitens, das letzte, was du sagst, das letzte Wort ist dieses Bittgebet. Das Letzte, was du sagst, ist dieses Bittgebet, weil der Prophet ihm sagte, das sollte dein letztes Bittgebet sein. Drittens, man nimmt Wudu. Man wäscht sich für das Gebet. Man macht Barakallahu fikum. Das in diesem Hadith können wir das. Dann kommt das Bittgebet, Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Aslamtu, das bedeutet, ich ergebe meine Seele dir. Wajjahtu wajhi ilayk, das bedeutet, mein Gesicht habe ich zu dir gerichtet. Fawadtu amri ilayk, das bedeutet, ich habe mich meine Sache dir. Walja'tu dhahri ilayk, das bedeutet, und ich habe meinem Rücken sozusagen alja'tu Zuflucht zu dir gesucht. Rahbatan wa rahbatan ilayk, das wird aus Liebe und aus Furcht. La malja'a wa la manja, es gibt keine Rettung und keine Zuflucht außer bei dir, vor dir. Ich glaube an deinem Buch, das du herabgesandt hast, wa nabiyaka, und an deinen Propheten, den du gesandt hast. Barakallahu fikum, al-Bara hat dieses Gebet wiederholt vor dem Propheten. Anstatt Prophet sagte er ihm, und dein Gesandten, den du gesandt hast. Der Prophet sagte, nein, sag deinen Propheten, dein Nabi. Warum? Weil Gesandter könnte auch Engel sein. Aber Nabi und Gesandter gibt es in diesem Satz. Deshalb sagte der Prophet, sage Prophet, den du gesandt hast. Dann ist er Gesandter und Prophet. Und das ist die Stärke der arabischen Sprache. Und das ist auch, Barakallahu fikum, die Bedeutung. Auf jeden Fall, schlafen ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, Barakallahu fikum, schlafen ist für den Menschen sehr wichtig. Allah schläft nicht. Allah subhanahu wa ta'ala schläft nicht. Und braucht nicht zu schlafen, weil er niemals müde wird. Aber wir werden müde. Wir brauchen Schlaf. Deshalb im Paradies gibt es keinen Schlaf. Warum? Weil die Leute nicht müde werden. Aber im Leben gibt es Schlaf, weil die Leute müde werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran natürlich. Der sagt ja, und von seinem Zeichen, dass er euch schlafen lässt in der Nacht. Und am Tag arbeitet ihr, wirkt ihr. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, Barakallahu fikum, Allah lässt die Seelen zu sich abrufen. Die Seele, die bleibt, dann ist die Person gestorben. Und die Seele, die zurückkommt, dann ist die Person am Leben geblieben. Und das ist die Sache. Deshalb, Barakallahu fikum, Tod und Schlafen sind ähnlich. Aber der Unterschied ist, die Seele beim Tod kehrt nicht zurück, aber beim Schlafen kehrt die Seele zurück. Laut Barakallahu fikum, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt hat im Koran. Und deshalb auch gibt es bei uns im Islam, dass wir auch für den Schlaf bestimmte Regeln haben, wie diese Regeln, die wir das gesagt haben. Es gibt natürlich andere Bittgebete. Es gibt andere Bittgebete. Ich empfehle hier, Barakallahu fikum, Husn al-Muslim. Dass man Husn al-Muslim das rausnimmt und lerne das langsam. Das ist kein Problem. Und es gibt auch andere Themen, die man vor dem Schlafen machen kann. Das sind aber in dieser Überlieferung, dass man Wudu nimmt, dass man auf der rechten Seite sich hinlegt und dass man dieses Bittgebet sagt. Es gibt noch natürlich andere Themen, die man macht und die man sagt, wenn man schlafen will. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 11 rak'ah, fa idha tala' al-fajr salla rak'atayn khafifatayn thumma ittaja'a 'ala shiqqihi al-ayman hatta yaji al-mu'adhdhin فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور. وعن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث مضطرب هو عند أبي داود، غير أن الاضطجاع على البطن منه صحيح، يعني أنه ما يضطجع على البطن. وعن أبي عفوا أنه اضطجع على بطنه. وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترة. الترة النقص، وقيل التبعة، النقص والتبعة، يعني يخسر الإنسان الذي ما يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المجلس. وهذا بارك الله فيكم مرة أخرى مسألة يعني هنا الاضطجاعة، إنه ما يضطجع على بطنه في المسجد طبعا. وأما قضية أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع على شقه الأيمن، انتبه، هذا في البيت وليس في المسجد كما الكثير اللي يفعل، يعني يفعلها في المسجد المسكين، هي للبيت مو للمسجد. واضطجع مو معناه تنام، أيوه في البيت. وأما الحديث، حديث حذيفة، واضح: باسمك اللهم، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أنا أموت وأحيا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يعني موت النوم وهو الموت الأصغر. وأما الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ، يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح، ويضطجع قليلا قبل ما يخرج للصلاة. منهم من قال سنة من أهل العلم، ومنهم من قال أنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة ليل، ومنهم من شدد في ذلك فجعلها من شروط صلاة الفجر، ولكن هذا قول شاذ. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل وصلاة وطول قيام، فهذا يضطجع قليلا حتى ما ينام إنما ينتظر. وأما الحديث الذي بعده هو حديث طخفة الغفاري، ففيه ضعف بارك الله، هو مضطرب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو عند أبي داود. وثم الأخير وهو بارك الله فيكم ذكر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل مجلس من المجالس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عائشة رضوان الله عليها برشتة 800 بأويس ديسين باي مية 820. عائشة رضوان الله عليها erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts 11 Rak'a als freiwilliges Gebet zu verrichten pflegte. Bei Morgendämmerung, vor dem Morgengebet, betete er 2 kurze Rak'a. Dann legte er sich auf seine rechte Seite hin, bis der Gebetsrufer ihm Bescheid sagte, dass die Gemeinde zum Gebet versammelt sei. Das bei Al-Bukhari und Muslim. Wenn man in der Nacht gebetet hat, man betet in der Nacht 11 Rak'a, nicht mehr. قيام الليل، قيام الليل وزود ان دنخت بيتنا في رمضان اس نورمالرويز سنه ميسك اس 11 ركعه نيت مير ان رمضان او ده او سهل من رمضان بس بارك الله فيكم دي سنه. Der Prophet hat diese 11 Rak'a gebeten und vor Frühgebet hat er sich ein bisschen hingelegt auf der rechten Seite. Hingelegt, das heißt nicht geschlafen. Das wird nur Ausruhen. Und diese, sage ich jetzt, diese Handlung, manche Gelehrten sagen, das ist Sunna. Manche sagen, überhaupt nicht. Haben sie gesagt, der Prophet war müde, deshalb hat es gemacht. Andere haben gesagt, das ist eine Bedingung für Frühgebet. Und das ist natürlich übertrieben. Richtig, Barakallahu fikum, das ist Sunnah. Aber für wen? Für diejenigen, die immer in der Nacht beten. Also die beten in der Nacht viel Und deshalb sind sie früh müde. Und zweitens, sehr wichtig, bitte, sehr wichtig. Das macht man zu Hause. Nicht in der Moschee. Weil du siehst in vielen Ländern, die kommen in die Moschee, die beten zwei Raka vor dem Frühgebet, dann sofort legt sich hin und er macht seine rechte Hand unter seine Wange und der will sich ein bisschen hinlegen. Sag ich, was machst du? Sag, ja, das ist Sunna, der Prophet hat das gemacht. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht in der Moschee gemacht, er hat das zu Hause gemacht. Deshalb zu Hause kein Problem, aber in der Moschee braucht man nicht. Aufpassen bitte. Dann die nächste Überlieferung, und zwar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oder Hudhaifa, Entschuldigung. Hudhaifa berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er sich schlafen legte, seine rechte Hand unter seine Wange zu legen und zu sagen, O Allah, in deinem Namen sterbe ich und komme zum Leben zurück. Wenn er aufwachte, sagte er, gelobt sei Allah, der uns das Leben wieder schenkte, nachdem er uns sterben ließ, und zu ihm kehren wir zurück. Das war Al-Bukhari. Nochmal Barakallahu fikum hier, das wird man legt sich hin auf der rechten Seite, und das ist auch auf der rechten Hand, kein Problem. Dann sagt man dieses Bittgebet, Allahumma, oder Bismika Allahumma, Amutu Ahya, oder Allahumma Bismika Amutu Ahya. Und wenn man wach wird, sagt man, schaut man nochmal, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, der uns Leben wieder schenkte, nachdem er uns sterben ließ. Sind wir gestorben? Und das ist die Faszination der arabischen Sprache. Da hat man das Wort sterben hier benutzt. Aber das ist nicht sterben. Und das genau gilt für die Sache mit Isa alayhi salam. Isa alayhi salam ist nicht gestorben. Aber das Wort ist so, als ob er im Schlaf wäre. Aufpassen, das ist das gleiche, die gleiche Bedeutung. Das, weil wir sagen, sterben ist sozusagen der kleine Tod. Schlafen ist der kleine Tod. Das haben wir die Ayah, Barakallahu fikum, genommen. Allahu yatawaffal anfusa hina manamiha. Das wird, wenn man schläft, dann werden die Seelen sozusagen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lässt eine bei sich, das bedeutet, die sterben, und die anderen werden wieder gegeben, und dann kommen sie natürlich, dann leben sie. Ja'ish ibn Tichfa al-Ghifari berichtete, dass sein Vater ihm Folgendes erzählte. Als ich einmal in der Moschee auf meinem Bauch lag, kam ein Mann, bewegte mich mit seinem Fuß, damit ich aufwache, und sagte, diese Art, sich hinzulegen, verabscheut Allah. Als ich zu ihm aufschaute, bemerkte ich, dass es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war. Das war Abu Dawud. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Diese Überlieferung ist muttarib. Das ist durcheinander. Das ist daif. Das ist schwach. Aber dass man sich auf den Bauch hinlegt, die Gelehrten des Islam sagen, manche sagen verboten, andere sagen unerwünscht, andere sagen am Anfang nicht, aber wenn man während des Schlafes ist, und dass man auf dem Bauch kein Problem, aber lieber, dass man in der Öffentlichkeit oder wie zum Beispiel in der Moschee sich nicht auf den Bauch hinlegt. Das sollte man nicht machen. Allah Ta'ala ala wa ala. Dann Barakallahu fikum, Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, wer sich hinsetzt und ausruht, ohne Allahs des Erhabenen zu gedenken, dem wird vor Allah etwas fehlen. Und wer sich niederlegt, ohne Allahs zu gedenken, dem wird vor Allah etwas fehlen. Tira. Kanat alayhi min Allahi tira. Das wird Barakallahu fikum. Es gibt etwas, was ihm fehlt vom Lohn. Der wird das bereuen, wenn du mit den Leuten sitzt und du erwähnst Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet erwähnen Allah? Nicht wie die Sufis machen, tanzen. Aufpassen, weil die Sufis, wenn sie zusammenkommen und die fangen an zu tanzen wie Affen und so weiter, dann denken sie, dass sie Allah anbeten. Und das stimmt nicht. Auch die Schia, wenn sie sich schlagen oder wenn sie auf die Wangen schlagen und weinen und heulen, dann denken sie, dass sie Allah erwähnen. Auf keinen Fall. Allah erwähnen heißt, dass man barakallahu fikum das nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu macht und nicht jeder wie man will. Also du sitzt zum Beispiel mit den Leuten zusammen, dann sagst du etwas über deine Religion. Nicht aber, dass man überhaupt über Dunya spricht und dass man Allah überhaupt nicht erwähnt. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das heißt nicht, dass man nicht über andere Themen reden darf. Nicht, dass man auch 24 Stunden nur über Religion spricht. Aber mindestens, dass man Allah erwähnt. Angenommen jetzt, du hast mit den Leuten gesprochen über deinen Handel, über deine Arbeit, über deine Situation, über dein Leben. Aber am Ende sagst du Subhanakallah bihamdik. Oder du sagst Alhamdulillah, dass meine Lage so ist. Oder du sagst ein Bittgebet am Ende, dann hast du Allah erwähnt und fertig. Und das ist nochmal der Beweis, dass diese Religion Alhamdulillah die Wahrheit ist. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Weil das alles für uns regelt, auch wie wir schlafen, wie wir sitzen, wie wir miteinander umgehen. Und auch wenn wir schlafen, wenn wir etwas geträumt haben, dann barakallahu fikum, hat uns auch unsere Religion geregelt. Ich denke, das wird sehr interessant sein. Kapitel 100, bei mir natürlich, 130. Wir sind jetzt 128, 129, 130. 130, das geht über Träume. Ja. Aber euch nicht freuen, ich werde keine Träume deuten. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.